Deine Not wende durch Runen. Marby Runengymnastik, ihre natürlichen und wissenschaftlichen Grundlagen. Höhenstrahlung, Erdstrahlung, Eigenstrahlung. Weitere Runenübungen, Einführung in die Runen-Atemlehre. Gegeben vom Entdecker der Runengymnastik und ihrem Neubegründer Friedrich Bernhard Marby. Marby Runenbücherei, Band 3 und 4, zweiter Doppelband. Herausgeber Friedrich Bernhard Marby, Marby Verlag Stuttgart, 1932. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008.